1979, Freiheit für den Burggarten. Als Jugendliche immer wieder vom Rasen des Burggartens vertrieben werden, entzündet sich der Protest. Von Mai bis Oktober gibt es jeden Samstag eine Demonstration. Zur Forderung nach Rasenfreiheit kommt der Wunsch nach Nutzung öffentlicher Freiräume und einem Kultur- und Kommunikationszentrum, wo junge Menschen ihre politischen und gesellschaftlichen Ideen verwirklichen können.